Rondino mit Leichen. Kriminalhörspiel von Corinne Frottier. Nach einer Kurzgeschichte von Dashiell Hammett. Na, Polly, gleich ist es soweit. Gehst du sofort zu Rudi oder hast du vorher noch was anderes vor? Scheiße, ihr könnt mich mal. Yes. Sag den Kerlen einen schönen That's Gruß. Wir kommen auch bald raus. Hol dich dein Süßer ab oder musst du wieder solo trampen? Warum sollte er ausgerechnet heute hier aufkreuzen? Hat 3,5 Jahre nichts von sich hören lassen. Vince schickt mir jede Woche einen Brief und einmal im Monat kommt er selbst vorbei. Hört euch doch bloß diesen Gefühlsquatsch an. Der kann dir doch sonst was erzählen. Er hat sich längst eine andere Braut angelacht. Du, Dreckschlampe, du! Ist ja okay, Lizzie, reg dich ab. Mensch, Polly, was ist denn los mit dir? Was soll denn schon los sein? Die Alte geht mir auf den Senkel mit ihrem Liebesgeflüster. Polly Banks! Ey, Mann, ich glaub's ja nicht, wenn das nicht die alte Schlampe von der Polly Banks ist. Galaxy, die Vollmiete. Ey, hallo, Polly. Hallo, Scuttle. Rudi, 2 Doppel auf mich. Du bezahlst? Sag bloß, du hast meinen Auftrag richtig ausgeführt. Die Zeiten haben sich geändert, Polly. Das wirst du auch noch feststellen. Prost, Scuttle. Prost, Polly. Auf dein Wohl. Hätte ich nicht gedacht, dass ich dich hier nochmal antreffe. Nach der Riesenpleite vor 3,5 Jahren. Na, hab ich für eine Weile verzogen nach Philadelphia. Weil da hat mich einer von Bobs Bande verpfiffen. Und haben sie mich erwischt? Und dir ordentlich einen verpasst, wie man sieht. Deine Nase sah auch schon mal besser aus. Die ist von einer ganz anderen Geschichte. Jedenfalls hat sie dich wieder nach Baltimore getrieben. Oh, Rudi, sei nicht so verklemmt und gieß mir noch einen von deinen teuflischen Fusel ein. Hast du immer noch denselben verdammten Durst, Polly? Den treiben die mir bis ins Grab nicht aus. Komm, Scuttle, trinken wir auf die alte Polly Banks. Hast du mich doch nicht vergessen, oder? Dich vergessen, Polly? Eher vergesse ich den Teufel. Lügner, ihr seid doch alle gleich, ihr Scheißkerle. Und dick zusammenhalten. Wo logierst du denn? Na, in der Pratt Street. Da möbliertes Zimmer. Kann nicht jeder das große Los ziehen wie Hubert. Hubert? Wieso Hubert? Shit. Ist mir so rausgerutscht. Na, wie finde ich denn das? Ihr Mistkerle. Red dich ab, Polly. Cool down. Ich hab dir immer gesagt, der taugt nicht für dich. Vergiss ihn. Vergessen? Und das hier, soll ich das auch vergessen? Den Ring, den kannst du doch versetzen. Scheißkram. Nachher wisst ihr immer alles besser. Er soll bloß nicht glauben, ich lass ihn in Ruhe. Ich weiß schon wie. Nur langsam, Polly. Ist okay. Hör auf mich. Lass den Kerl da, wo er ist. Mann, Scuttle, denkst du, ich hab eine Vollmeise oder was? Sag mir sofort, wo er ist, oder ich sorge dafür, dass seine Nase noch platter wird. Polly, du machst uns alle noch unglücklich. Wo ist Hubert? Polly, glaub mir. Polly, es ist nicht gut. Wo ist Hubert? Hat eine neue Braut. Wohnt in der Mount Royal Avenue. In so einem Apartmenthaus. Nummer? 96. Heißt Madeleine Bowden. Ja? Jupp, hier ist Scuttle. Scuttle? Sag mal, bist du übergeschnappt? Wir haben ausgemacht, dass du nie... Hörst du nie diese Nummer anrufst? Solange die Sache mit der Falsener läuft, dürfen wir kein Risiko eingehen. Jupp, ich weiß. Jupp, glaub mir, höchste Alarmstufe. Was soll denn das heißen, höchste Alarmstufe? Eine Ausdrucksweise hast du. Polly ist raus. Was? Sag ich doch, höchste Alarmstufe. Ach, Quatsch. Ich habe meine Spuren gut verwischt. Bis die mich findet, ist die Sache längst gelaufen und wir sind über alle Berge. Hör mal, du hast dir doch nichts erzählt, oder? Ich? Ich? Was soll ich denn erzählen? Na also, dann brauchen wir uns auch keine Sorgen zu machen, hm? Jupp, du weißt, wie schlau sie ist. Wenn sie sich mal was in den Kopf gesetzt hat, wenn wir alle dicht halten, kriegt sie überhaupt nichts raus. Und spiel jetzt nicht verrückt, Scuttle. Von dir lasse ich mir dieses Unternehmen nicht vermasseln. Und wenn du nicht die Klappe halten kannst, kriegt Bob einen Tipp von mir. Jupp, Ich wollte dich doch bloß warnen. Ist ja schon gut. Aber in Zukunft nur die andere Nummer, okay? Scheiße. Hast du Ärger, Honey? Ach, nichts von Bedeutung. Na komm schon, sag deinem Pussycat, wer dir Schwierigkeiten macht. Es ist wirklich nichts, Madeline. Glaub mir. Ich kenn dich doch, Donald Lando. Wenn du sagst, es ist nichts, dann brennt meistens schon das Dach. Hör zu, Baby. Ich bin genauso beteiligt an dieser Sache wie du und ich will nicht, dass irgendetwas schief geht. Mach dir keine Sorgen, Madeline. Es war Scuttle. Er hat mir erzählt, dass die Sarah Falsner sich wieder mit dieser kleinen Bankerratte getroffen hat. Ralph Miller? Heiliger Sebastian. Was sie an dem findet, weiß nur der Himmel. Mein Regenschirm hat ja mehr Sexappeal als dieser blasse Kerl. Madeline. Sweetheart, du bist doch nicht etwa eifersüchtig auf meinen Regenschirm. Komm, hilf mir mal aus dem Wasser. Ah, ich hätte schon eher Grund, eifersüchtig zu sein. Reich mir mal das Badetuch. Na, sag schon. Wie ist es mit der Falz und einem Bett? Na, du machst mir doch jetzt keine Szene. Das war deine eigene Idee, mich auf die schöne Millionenerbin anzusetzen. Ja, die Beute ist einfach zu verlockend. Unsere Masche mit den Erpressungen ist dagegen ein kleiner Fisch. Schenk mir auch ein Brandy ein, aber pur. Ich weiß nicht. Meinst du nicht, was du aus dem Onkel rauspressen könntest, würde uns genügen? Was ist denn los mit dir? Kriegst du kalte Füße? Oder hat die Schöne irgendeine hässliche Krankheit? Solange der Onkel nicht stirbt, erbt sie sowieso nichts. Das lass mal meine Sorge sein. Du kümmerst dich um die Nichte und ich sehe nach dem Onkel. Ja. Und das recht ausgiebig, würde ich sagen. Hast einen schlechten Tag heute, was? Bisher hast du nie etwas gegen meine Methoden gehabt. Bisher haben wir auch nicht so gearbeitet. Ich fange an, mich zu fragen, ob du der richtige Mann für meine Pläne bist. Oh, Baby, du bist wundervoll. Du hast ja nicht wirklich geglaubt, ich werde schwach, oder? Ich wollte nur sehen, ob du nicht ein ganz klein wenig eifersüchtig bist. Schließlich ist Sarah nicht gerade das hässliche kleine Entlein. Nein, das ist sie nicht. Und ich würde dir nicht raten, mehr in eurer Beziehung zu sehen als eine geschäftliche Notwendigkeit. Ist das eine Drohung? Nenn es, wie du willst. Ich habe meinen Standpunkt klar gemacht. Okay, dann will ich dir jetzt mal meinen klar machen. Hubert, was? Nee, Hubert. Ich bin doch gerade erst aus dem Wasser, Hubert. Warte, noch nicht springen. Jetzt. Tritt schon zur Seite, Süße. Ich verkaufe keine Bürsten. Na, hören Sie mal, was erlauben Sie sich? So, du bist also seine Neue. Hat er sich ja was Schickes ausgesucht, mein Hub. Wovon reden Sie? Also sagen Sie mal, wer sind Sie denn überhaupt? Ja, das wüsstest du gerne, mein Täubchen. Wo ist denn hier die Bar? So wie du aussiehst, hast du sicher nur Luxusfusel auf dem Silbertablett. Oder versteckst du sie heimlich hinter den Büchern? Es ist ja... Verlassen Sie augenblicklich meine Wohnung. Nur hab dich mal nicht so. Komm, haben Sie einen teuren Fummel an, werden die Bräute fein. Sehe ich doch, dass du aus demselben Stall kommst wie ich. Sie sind die unverschämteste Person, die mir jemals untergekommen ist. Ehrlich? Na, da wurde es aber mal Zeit, oder? Hör zu, meine Süße, ich habe gar keine Lust, mich mit dir zu verbrüdern. Bin bloß gekommen, um dir zu sagen, dass du meinen Hub in Ruhe lassen sollst. Könnt ihr sonst schlecht bekommen. Oh, oh, schön die Fingerchen von dem Apparillo lassen. Der Hausmeister denkt, Madame will eine neue Perle einstellen. Ein kleines Loch in Madames süßem Köpfchen könnte ihn doch arg enttäuschen. Sie drohen mir mit der Waffe. Sollst gleich kapieren, wo es lang geht. Also gut, sagen Sie, was Sie wollen, dann hauen Sie ab. Hat einen Hörfehler, die Madame. Ich sagte es bereits, lass die Finger von Hubert. Der Dreckskerl hat mich wohl vergessen, aber ich sorge schon dafür, dass er sich an seine Polly erinnert. Bist du nicht zu weit gegangen, Polly? Quatsch, die Braut soll gleich mitkriegen, wie ich's meine. Die denkt sonst, ich mach bloß Witze. Oh Mann, Polly, wenn das mal gut geht, was willst du denn damit erreichen? Weiß ich auch nicht so genau. Hauptsache, die feine Lady hat erst mal ein wenig gezittert. Hubert bringt mich um. Jetzt mach dir mal nicht ins Hemd, ich regel das schon. Aber erst muss ich ihn wiederhaben. Er kommt bestimmt nicht zu dir zurück. Hör mal, Süßer, du nimmst den Mund ein bisschen voll. Glaubst wohl, weil ich 3 Jahre aus dem Geschäft war, weiß ich nicht mehr, wie man einen Mann an die Leine kriegt. Oh, Polly, darum geht's doch gar nicht. Nein? Na, dann erklär mir das mal, du Klugscheißer. Worum geht es denn? Ey, wollen wir uns nicht vertragen, Polly? Sieh mal, du kannst doch mich haben. Gattel Sibo! Dich würde ich nicht mal im Dunkeln ranlassen. Ich glaub, die Girls im Knast, die haben dir das Hirn vernebelt. Keine Ablenkungsmanöver, Süßer. Jetzt erklär der dummen Polly, was ihr Hub da ausheckt. Wieso? Wie kommst du denn auf diese Idee? Warum soll er denn was aushecken? Ihr denkt wohl, ich bin völlig bematscht, wie? Das habe ich dieser Ziege doch gleich angesehen, dass da was nicht stimmt. Wegen ihrer schönen Corsage ist Hubert nicht mit ihr zusammen. Ich kenne doch seine Vorlieben. Mann, kann da nicht mal jemand da diesen Windelscheißer abstellen? Also spuck's aus, Gattel. Wo liegt die Goldader? Eher sterbe ich. Jetzt sei nicht so dramatisch, dafür hast du keine Begabung. Ich höre nichts. Ich sehe nichts. Ich sag nichts. Huch, ist das ein Kot oder was? Hab ich irgendwo gelesen. Mann, Skattel, ich mein's ernst. Ich auch. Oh Gott, ein Killer, der moralisch wird, das bringt mich um. Leg dich neben mich, Polly. Es ist ein schöner Abend. Du machst mich ganz schwindelig mit deiner Aufregung. Ja, erbarme nicht meine, jetzt verliert er endgültig den Verstand. Ach, Polly, das ist... Du bist so grausam. Ich dachte, du magst grausame Frauen. Du weißt doch, dass ich Gewalt verabscheue. Oh, Baby. Oh, ich wusste es. Du dachtest wohl, ich habe im Knast vergessen, wie man es mit einem Mann macht. Und jetzt sagt dein Polly-Schätzchen, was die beiden vorhaben. Oh, du Schlange. Dir ist jedes Mittel recht, wenn du nur... Okay, Scuttlesieb. Ich wusste nicht, dass ich deine ehrlichen 5 Minuten erwischt habe. Ich hau ab. Schließlich bist du nicht die einzige Informationsquelle in dieser Stadt. Und auch nicht der einzige Mann. Nicht, Polly, bitte. Du kannst mich doch jetzt nicht so liegen lassen. Nein. Und wir gedenken, Mister mich aufzuhalten. Okay, Polly, du hast gewonnen. Jupp und Madeline wollen eine Millionenerbin ausnehmen. Jetzt komm zurück ins Bett. Okay, die Nummer hast du dir verdient, Baby. Ich hoffe, du hast eine anständige Erklärung für unser Treffen hier. What's up, Jupp? Weißt, dass Polly raus ist? Du Ratte. Ich weiß auch, dass sie von dir die Adresse von Madeline bekommen hat. Allein dafür könnte ich dich abknallen. Sachte, Jupp. Hättest du nicht so einfach abschieben dürfen. Jetzt ist eben Mann mehr am Unternehmen beteiligt. Oder besser gesagt, eine Frau. Was soll das heißen? Ganz einfach, Jupp. Die Summe wird nicht durch 3, sondern durch 4 geteilt. Du Dreckskerl. Hoppla, nicht so heftig, Jupp. Könntest dir wehtun. Ich brech dir sämtliche Knochen im Leib. Hör zu, Jupp. Du hast gar keine Wahl. Wenn ich nicht in einer Stunde wieder bei ihr bin, schickt Polly der Fallsohne einen anonymen Brief. Kannst jetzt schon drüber nachdenken, was du Madeline dann erzählst. Was hat Polly mit dir gemacht, dass du mich so reinlegst? Das möchte ich dir lieber nicht erzählen. Diese Nutte. Die treibt's wohl mit jedem. Werd nicht beleidigend, Jupp. Du hast sie ja schließlich abgelegt. Ja, das war auch höchste Zeit. Wenn sie sich jetzt schon mit Kerlen wie dir einlässt. Du kriegst mich nicht klein, Jupp. Diesmal habe ich die besseren Karten. Sag deiner Lady, ihr Anteil beträgt nur noch 1/4. Du spinnst wohl. Das akzeptiert Madeline niemals. Wird sie wohl missen. Ach, und die ganzen Ausgaben, die wir hatten? Die Vorarbeit? Polly kann sich doch nicht einfach ins gemachte Nest setzen. Schließlich ist sie für dich im Bau gegangen. Das hat sie dir erzählt. Mann, Skattel, du glaubst ihr aber auch alles. Das ist mir scheißegal. Sie kriegt ihr Viertel und ich krieg meins. Das ist mein letztes Angebot. Der ganze Plan war Madelines Idee. Wir können ja keine Entscheidung ohne sie treffen. Seit wann lässt du dir von der Frau befehlen? Du miese kleine Wanze. Wenn ich könnte... Kannst aber nicht. Richte das deiner Braut aus. Die Unterredung ist beendet. Spinner. Du glaubst doch nicht, dass ihr damit durchkommt. Ein Curl. $1,500. Nicht gerade ein Pappenstiel, hm? Pappenstiel? Du hast manchmal so köstliche Ausdrücke, Donald. Ach, das habe ich irgendwo aufgeschnappt. Und was machen wir jetzt? Ein Curl. Sei doch nicht so griesgrämig. Ich habe eben derzeit eine Pechsträhne. Irgendwann ist auch mir das Glück wieder hold. Aber, mein Liebes, du hast mich völlig missverstanden. Deine Spielleidenschaft stört mich nicht im geringsten. Im Gegenteil. Du weißt doch, Deine Schwächen sind mir das Liebste an dir. Ein Sonsatur. Wie galant. Der Herr machen mir Kompliment. Aber immer. Ich nehme an, der Rest des Abends geht jetzt auf meine Kosten. Hm? Passe. Pleite bin ich doch schon längst. Ralph musste mich gestern offiziell im Namen der Bank warnen, dass sie mir den Gerichtsvollzieher schicken, wenn ich nicht wenigstens die fälligen Zinsen bezahle. Mr. Miller, dieser kleine poplige Kassierer. Aber Donald. Zwei Sonsatu. Du bist doch nicht etwa eifersüchtig? Ralph Miller ist ein guter alter Freund. Er gibt sich die größte Mühe. Er ist in dich verliebt und denkt, er kann sich jetzt persönliche Vorteile verschaffen. Passe. Welche persönlichen Vorteile? Ach, er weiß doch, dass du die Nichte von Jerome Falsner bist. Drei Kör. Aber das weißt du doch auch, oder? Verzeih, Sarah. Ich kann es eben nicht ertragen, wenn dir ein anderer nachstellt. Passe. Nachstellt. Schon wieder eine deiner amüsanten Vokabeln. Ralph Miller würde mir niemals nachstellen. Donald. Vier Kör. Warum lässt du nicht mich deine Bankschuld bezahlen, hm? Donald, Liebling, darüber wollten wir nicht mehr sprechen. Passe. Es würde so vieles erleichtern. Es würde alles schwerer machen. Lass uns ins Blue Parrot gehen. Ich brauche jetzt einen Drink. Einen starken. Vier Kör wird gespielt. Aber Sarah, das ist doch keine Situation für eine Frau wie dich. Sieh mal, ich meine, ich möchte, dass du meine Frau wirst. Deine Frau? Meine Spielschulden sind viel höher, als du denkst, Ralph. Wie kommst du nur? Es sind doch nicht die Spielschulden. Ich liebe dich, Sarah. Ralph, bitte. Nein, das ist unmöglich. Ich weiß, ich kann dir nicht den Standard bieten, den du gewohnt bist, aber... Darum geht es nicht. Verstehst du das nicht? Solange ich diese Schulden habe, hätte ich immer das Gefühl, von dir Almosen empfangen zu haben. Aber warum gehst du nicht zu deinem Onkel? Oh Gott, das meinst du doch nicht im Ernst. Der hat noch nicht einmal zur Kenntnis genommen, dass ich überhaupt existiere. Aber dir steht ein Teil des großväterlichen Vermögens zu. Dass Onkel Jerome nach Vaters Tod für mich und Mutter sorgen sollte, war nur eine mündliche Abmachung. Du siehst ja, wie er sich daran hält. Und wenn du mit ihm sprichst, ihm deine Situation schilderst? Ja, reiß ich mir die Zunge raus. Ich habe es einmal versucht. Es war so demütigend. Oh, Sarah. Jenny, hast du deine Schutzgelder ordentlich bezahlt? Sonst kriegst du denselben Besuch wie Rudi. Wenn ich nur wüsste, wie ich dir helfen kann. Mir ist nicht zu helfen, Ralph. Ich bin eine leidenschaftliche Spielerin, die außer Schulden nichts besitzt. Sprich nicht so abfällig über dich, Sarah. Jeder Mensch hat seine Passion. Aber sie richtet nicht jeden so zugrunde. Du siehst es zu schwarz, Sarah. Sieh mal, du hast doch mich... Ralph, bitte quäl mich nicht. Ist es wegen diesem Donald Lando? Wir hatten ausgemacht... Ich weiß, aber wenn du mir sagen würdest... Er hat mir noch keinen Antrag gemacht, wenn es das ist, was du wissen wolltest. Entschuldige, es war nicht meine Absicht. Es war nicht deine Absicht, aber du hast trotzdem. Und jetzt reden wir nicht mehr darüber. Cheers. Cheers. Was ist? Die Spieluhr läuft ja schon. Mr. Rush? Setzen Sie sich, Sir. Vielleicht erzählen Sie mir einfach, was los ist. Dann weiß ich auch, was Sie von mir wollen. Ja, ich glaube, das wäre besser. Geben Sie Ihrem Herzen einen Stoß. Gestern habe ich auf der Fayette Street eine junge Frau getroffen, die ich kenne. Wir hatten uns seit Monaten nicht gesehen. Das gehört aber eigentlich nicht zur Sache. Ja. Versuchen Sie es noch mal. Also, wir unterhielten uns ein paar Minuten, ja. Und nachdem wir uns verabschiedet hatten, sah ich einen Mann. Wo? Er trat aus einer Tür und ging die Straße in derselben Richtung hinunter wie Sie. Sie bog in die Liberty Street ein und er tat dasselbe. Meinen Sie nicht, dass... Ja, ich weiß, viele Menschen gehen genau diesen Weg. Und es kam mir auch plötzlich vollkommen hirnverbrannt vor, dass er ihr vielleicht folgt. Trotzdem war ich beunruhigt. Ich kann es nicht erklären. Ja. Erzählen Sie ruhig weiter. Ich war also beunruhigt. Deswegen fuhr ich gestern Abend hinaus in die Gegend, wo sie jetzt wohnt. Und? Der Mann war wieder da. Er stand an der Straßenecke, 2 Blocks von ihrem Haus entfernt. Es war derselbe Mann, da bin ich mir ganz sicher. Wie sah er aus? Mittelgroß vielleicht oder ein bisschen drunter. Sehr dunkel mit steilen Backenknochen und einer ziemlich platten Nase. Alter? Etwa 30, würde ich schätzen. Er trug einen braunen Anzug und eine hellbraune Mütze. Was geschah, nachdem Sie ihn gesehen hatten? Ich wollte ihn beobachten. Aber während ich einen Platz für meinen Wagen suchte, verschwand er und dann konnte ich ihn nirgends mehr entdecken. Könnten Sie herausfinden, wer er ist und ob er ihr wirklich folgt? Haben Sie denn der jungen Dame oder irgendjemandem aus Ihrer Familie nichts von alledem erzählt? Nein, nein, nein, das kann ich nicht. Vielleicht ist es ja doch nur ein Zufall und dann möchte ich Sie nicht beunruhigen. Nein, nein, das ist unmöglich. Ich muss noch mehr wissen. Noch mehr? Ja. Mehr über Sie und die junge Dame. Aber es gibt nichts über uns zu sagen. Meinen Sie nicht, Sie sollten einen Klempner bestellen? Ich meine, es ist genau, wie ich es Ihnen erzählt habe. Die junge Frau ist verheiratet. Und ich habe sie seit ihrer Hochzeit vor 3 Monaten bis gestern nicht gesehen. Welches Interesse haben Sie an ihr? Freundschaft. Ehemalige Freundschaft. So. Freundschaft also. Und wer ist diese junge Frau? Mrs. Lando. Sarah Lando. Lando. Lando. Der Name sagt mir was. Sie haben ihn bestimmt in der Zeitung gelesen. Im Zusammenhang mit der Ermordung Ihres Onkels. Mr. Jerome Falconer. Ja. Das war's. Jerome Falconer. Aber sie wurde doch gar nicht verdächtigt. Soviel ich mich erinnere, ist sie mit diesem Playboy verheiratet. Donald Lando. 2 Tage nach dem Mord haben sie geheiratet. Sehen Sie, ich dachte, weil sie jetzt das Falconer Vermögen geerbt hat, vielleicht gibt's da einen Zusammenhang mit dieser Beschattung. Hm. Und, wie ist Ihr Name, Mister? Sehen Sie, Mr. Rush, ich möchte in dieser Sache lieber nicht in Erscheinung treten. Ich denke, eine Anzahlung von $500 dürfte Sie zufriedenstellen. Entschuldigen Sie, Verzeihung. Oh Mann! Hast du die Scheine? Ich finde sie nicht. Hier sind sie. Warum bist du so nervös? Verlier sie nur wieder nicht. Diesmal gewinnen wir bestimmt. Mann, können Sie nicht woanders hinqualmen? Ich kann die Pferde ja kaum erkennen. Keine Angst. Die laufen auch ohne, dass Sie sie sehen. Viel zu früh? Der treibt ihn viel zu früh nach vorne. Naja, er wird schon wissen, was er tut. Schließlich sitzt er den ganzen Tag auf dem Pferd. Hm? Du hast mal wieder keine Ahnung, Donald. Der treibt ihn zu früh an. Das sieht doch ein Blinder. Naja, vielleicht hält das ja durch. Ach, unmöglich! Jetzt setzen Sie sich doch hin. Dauernd stehen Sie mir vor der Linse. Wo sehen Sie überhaupt hin, Mann? Da vorne ist die Bahn. Ja, jeder hat seine Pferdchen nur anders laufen, Mister. Na bitte, hab ich doch gleich gesagt, das hält er nicht durch. Mein Gott, jetzt fällt er sogar auf den vierten Platz zurück. Ich weiß wirklich nicht, was Sie hier suchen, wenn Ihnen das Wetten keinen Spaß macht. Wer sagt, dass ich nicht gern wette? Jetzt die Gerade. Vielleicht holt er noch mal auf. Brauchen wir die Scheine noch? So ein Pech. Warum setzen die auch so einen Anfänger auf dieses Pferd? Mit einem anderen Jockey wäre Antrat bestimmt als erstes durchs Ziel gegangen. Du hättest das Pferd reiten müssen. Wir könnten nach Europa fahren. An die Riviera. An die Riviera? Ist das nicht ein bisschen weit? Aber Sarah, die ganze Welt gehört jetzt uns. Alle fahren nach Europa. Mich reizt das gar nicht. Gar nicht? Es gibt ein paar schöne Spielcasinos. Ah, wie interessant. Seit wir verheiratet sind, hast du keine Gelegenheit ausgelassen, mich zu ermahnen, ich solle mit dem Spielen aufhören. Und jetzt willst du mich in die europäischen Spielcasinos locken? Du solltest nicht den Eindruck bekommen, ich wollte dich bevormunden. Ah. Zwischen Bevormunden und Ansporn gibt es, glaube ich, doch noch ein wenig Spielraum, oder nicht? Sarah, willst du mit mir streiten? Also gut, Donald. Ich denke, es wäre an der Zeit, dass du, um in deinem Jargon zu bleiben, die Karten auf den Tisch legst. Was meinst du? Welche Karten? Okay. Ich bin eine Spielerin. Das weißt du. Das weiß ich. Aber gewisse Regeln solltest du trotzdem einhalten. Ich verstehe überhaupt nicht, wovon du sprichst. Du spielst ja noch falscher, als ich dachte. Ich soll mich also vollends lächerlich machen. Ja, aber warum denn? Dann erkläre mir bitte den Inhalt dieses Schreibens. Es kam heute Morgen mit der Post. Mrs. Lando, es wird Sie interessieren zu erfahren, dass Ihre Gattin, die Geliebte Ihres Onkels, schon seit über 3 Jahren der Liebhaber Madeleine Bowdens ist. Eine Freundin, die es gut meint. Ja, sag mal, du glaubst doch diesen Mist nicht. Sollte ich nicht? Aber Sarah, das ist doch absurd. Findest du? Und was ist das? Wer hat dir dieses Foto gegeben? Es war diesem Brief beigefügt. Als Beweis. Sarah, glaub mir. Ich stelle fest, Donald Lando, du spielst nicht nur mit gezinkten Karten, du bist auch noch ein erbärmlicher Verlierer. Also gut, ich war mit ihr zusammen. Aber das ist vorbei. Endgültig. Seit diesem Augenblick. Aber nein, Liebling, seitdem ich dich kenne, hat keine Frau mehr für mich Bedeutung. Nicht schlecht. Aber für Hollywood reicht es nicht. Sarah, Darling, ich habe es dir doch bewiesen. Hast du? Ich habe dir immerhin ein Alibi verschafft. In der Tat. Das Alibi. Entschuldige. Ich vergaß doch glatt die Basis unserer Ehe. Es kann niemand anders gewesen sein als du. Du vergisst das Miststück, das hier eingedrungen ist. Polly, warum sollte die so einen Brief schreiben? Sie hätte doch gar nichts davon. Sie will dich wieder haben. Sie erträgt es nicht, dass du mit mir zusammen bist. Warst. Das hast du dir so gedacht. Wir haben eine Abmachung, Sweetheart. Und ich werde dafür sorgen, dass du dich daran hältst. Ich wüsste nicht, womit du mich dazu zwingen könntest. So, wüsstest du nicht? Du scheinst das Wesentliche zu vergessen, Honey. Im Gegensatz zu Mrs. Lando weiß ich, dass du der Mörder von Jerome Falzoner bist. Oh, du machst es mir wirklich leicht, dich fallen zu lassen, Madeleine. Kann schon sein. Und das Foto? Wie, das Foto? Wie kommt Polly an dieses Foto? Lass mich doch mit dem Foto in Ruhe. Geklaut hat sie es wahrscheinlich. Oder der Typ, dieser Scuttle-Sieb. Ich hab diesen Brief nicht geschrieben und damit basta. Du scheinst zu vergessen, du hängst genauso drin wie ich. Oh. Ich hab ein wasserfestes Alibi. Von den Bullen selbst überprüft. Aber du warst Jerome Falzoners Geliebte. Na und? Das war doch nie ein Geheimnis. Im Gegensatz zu unserem Verhältnis. So würde ich es nicht nennen. Nein? Wie dann? Madeleine, das kannst du mir nicht antun. Ich liebe Sarah. Ja, du meinst wohl ihre Millionen. Du verstehst mich nicht. Oh doch, mein Bester. Ich verstehe nur zu gut. Deine Gefühle für diese Dame rühren mich auch nicht. Eine tolle Nummer warst du sowieso nie. Was? Halt den Mund. Ich will meinen Anteil. Schließlich verdankst du es mir, dass du jetzt in dem feinen Nest sitzt. Und was ist mit Polly und Scuttle? Na, diese miesen kleinen Kröten? Dass die uns hier reinfuschen, das haben wir doch dir zu verdanken. Aber lass nur. Mit denen werde ich schon fertig. Du besorgst das Geld. Und wie stellst du dir das vor? Auch allmählich versteht er, der verliebte Gockel. $100.000 bis nächsten Dienstag. und in bar, wenn ich bitten darf. Wie du siehst, lasse ich sogar mit mir handeln. Dieser Schwein. Aber es wundert mich nicht. Polly hat gleich gesagt, dem darf man nicht trauen. Sie muss es ja schließlich wissen. Komm, verschon mich mit den Erkenntnissen von deiner Braut. Schließlich ist sie nicht ganz unschuldig an dieser unerwünschten Entwicklung. Und wie kommen wir jetzt an unser Geld? Du reißt das Maul ein bisschen weit auf, Skattelsieb. Ich könnte es noch weiter aufreißen, Ma'am. Nur mit der Ruhe, Sweetheart. Lass Madeleine nur machen. Hubert denkt jedenfalls nicht im Traum daran, sich an die Abmachung zu halten. Aber Sie haben doch was gegen ihn in der Hand? Das bringt ihn in die Klemme. Nicht Hubert. Der wird mit allen Mitteln versuchen, mich zu betrügen. Das soll er mal versuchen. Kläff hier nicht rum wie ein Salonköter, das hilft uns nicht weiter. Moment mal, was ist denn jetzt los? Na also. Kläff hier nicht rum wie ein Salonköter, das hilft uns nicht weiter. Na, wir könnten ihm doch was auf die Mütze geben als Vorgeschmack. Damit er pariert. Blödmann. Du scheinst zu vergessen, wen du vor dir hast. Denkst wohl, Hubert ist so ein drittklassiger Ganove wie du, den man mit einem Schlag auf die Nase zur Raison bringt. Wohin? Oh Mann, vergiss es. Es bleibt bei dem Auftrag, den ich dir gegeben habe. Könnten wir ihn nicht erpressen? Oh, jetzt klemmt der Kerl doch tatsächlich den Schwanz ein. Möcht bloß wissen, wie du deine Brötchen verdienst. Ich bin vielleicht nicht so geschliffen wie Sie, Ma'am, aber deswegen muss ich mich nicht beleidigen lassen. Schließlich haben Sie mich gerufen, wenn ich Sie daran erinnern darf. Ungern. Ich kann ja so gleich wieder verduften. Ja, und leer ausgehen. Verdammt. Du siehst, Skattel, das Plan solltest du lieber mir überlassen. Daran wirst du dich schon noch gewöhnen. Denken Sie, wenn die Sache hier erledigt ist, dann hau ich und Polly ab. Nach Mexiko. Na dann. Mucha suerte, amigo. Und vergiss deinen Auftrag nicht. Mann Gottes, zieh wenigstens die Schuhe aus, wenn du dich so aufs Bett haust. Zufrieden? Polly, die Tante hat doch gut pariert. Wenn ich deinem Geschwätz trauen darf. Wir kriegen also das Geld. Und wann? Sie hat ihm eine Frist gesetzt. Nächsten Dienstag sind die Kröten fällig. Und Hubert zahlt? Ohne krummes Ding? Wir jagen ihm ein bisschen Angst ein. So, Angst. Und womit, wenn ich fragen darf? Keine Sorge, Polly, wir haben da was Handfestes. Red nicht drum rum, sag, was es ist. Eine sichere Sache. Damit musst du dich schon zufrieden geben. Hör zu, Scuttlebaby, wenn du jetzt mit dieser Schlampe Geheimnisse vor mir hast, sind wir auf der Stelle geschiedene Leute. Aber Polly, das siehst du doch völlig falsch. Sie hat was gegen ihn in der Hand, wegen des Mordes an dem Onkel. Das ist mir alles zu wischiwaschi. Na gut, ich übernehme jetzt das Ruder. Du wirst die Falzhörner umlegen. Dann erbt Hub das ganze Vermögen und wir kriegen unseren Anteil. Polly, das meinst du doch nicht im Ernst. Und ob ich das ernst meine? Du hast jetzt einen Auftrag, und zwar von mir. Und wer sagt dir, dass Hub die Moneten dann rausrückt? Meine Nase, Baby, die sagt mir das. Hoffla! Sie haben es aber sehr eilig, Lady. Na und, stört Sie das etwa? Nicht direkt. Ich würde mich nur gerne mal mit Ihnen unterhalten. Sonst noch Wünsche? Ich lasse mich doch nicht von jedem scheiß Bullen im Treppenhaus anquatschen. Ja. Aber ich bin kein Bulle, wie Sie so schön sagen. Aber gewesen, ich kenne doch Ihre Visage. Stand in jeder Zeitung damals, dass man Sie aus dem Polizeidienst entlassen hat. Hat ein gutes Gedächtnis, die Lady. Dann wird sie sich vielleicht auch an den Mord an Jerome Faison erinnern. Was soll die dämliche Frage? Ja, hab doch gleich gewusst, dass dich das interessiert. Wenn Sie meinen, dass hier ist ein netter Ort, um über das zu reden, worüber Sie reden wollen, nur zu. Aber wenn Sie erwarten, dass ich ebenfalls den Mund aufmache, dann haben Sie sich geschnitten. Warum so erregt? Sie könnten mich doch zu einer Tasse Tee in Ihre Wohnung einladen. Haben Sie was mit einer Richterunterschrift drauf, was besagt, Sie können? Nein. Na dann nicht einen Schritt über die Schwelle. Hör zu, Baby. Bei deinem Vorstrafenregister würde ich den Mund nicht so voll nehmen. Ich habe mir nichts zu Schulden kommen lassen und die alten Sachen habe ich alle abgesessen. Ja, könnten aber schnell wieder ein paar neue dazukommen. Hör mal zu, Bulle. Ich glaube, du bist hier falsch. Die Ladies, die du suchst, sind drei Blocks weiter. Was will dein Typ von Sarah Faisoner? Find's doch selber raus. Du ja gerade. Sie große Niete. Sie würden ja nicht mal mehr einen Schluck Wasser finden. Sie wollen mich sprechen? Bitte. Nehmen Sie doch Platz. Ja. Ich muss Ihnen etwas berichten. Kann ich Ihnen etwas anbieten? Haben Sie ein Brandy? Aber sicher. Es könnte eine Überraschung für Sie sein. Vielleicht auch nicht. Jedenfalls möchte ich nicht, dass Sie denken, ich nehme Sie auf den Arm. Eis? Bitte. Jedenfalls ist die Sache ernst. Natürlich. Worum handelt es sich? Vor ein paar Tagen erhielt ich einen Hinweis auf einen Mann, der mich interessieren würde. Der Mann ist ein kleiner Gauner. Ich ging ihm nach und stellte fest, dass sein Interesse sich vornehmlich auf ihre Frau richtete. Er hat sie beschattet und er hat ihre Frau beschattet. Aber was zum Teufel bezweckt er damit? Er ist gestern die Mount Royal Avenue runtergeschlendert bis zu einem Wohnhaus, in das sie hineingegangen sind. Als sie wieder rauskam, ging er ebenfalls dort hinein. Aber das ist unmöglich. Warten Sie, bis Sie alles gehört haben. Dann können Sie mir sagen, was Sie davon halten. Er kam wieder raus und fuhr in die Pratt Street, wo er mit einer Frau lebt. Polly Banks, ihr Name. Sie hat in Wisconsin wegen einer Diebstahlgeschichte 3,5 Jahre gesessen. Ja, aber was hat das mit mir und meiner Frau zu tun? Kennen Sie diese Polly Banks? Ich? Ja. Sie hatte ein Foto von Ihnen bei sich. Ich habe sie aus der Handtasche entwendet. Sie hat nichts gemerkt. Ja, aber was sollte sie mit meinem Foto vorhaben? Ich dachte, das könnten Sie mir erklären. Mein lieber Mann, gehen Sie da nicht ein bisschen zu weit? Sie platzen hier rein, erzählen mir was von einem kleinen Ganoven, der mich und meine Frau beschattet und der eine Freundin hat, die in ihrer Handtasche ein Foto von mir rumträgt. Und dann soll ich Ihnen eine Erklärung dafür geben. Ist das die neueste Art, Ermittlungen durchzuführen? Vielleicht ist diese Polly Banks jemand, den Sie vergessen haben. Blödsinn! Ich kenne keine Frauen, die mit kleinen Ganoven liiert sind. Ja, und ich bin der Weihnachtsmann. Überleg dir gut, was du mir jetzt erzählst, Skattel. Also ich verstehe überhaupt nichts. Was meinst du denn mit Ausspionieren deiner privaten Angelegenheiten? Sag mal, ihr meint wohl, ihr könnt mich verscheißern. Durch einen drittklassigen Detektiv erfahre ich, dass du Sarah und mich beschattest. Ich? Ich? Dieser Detektiv behauptet, ich schleiche hinter dir her? Und warum bitteschön sollte ich das tun? Das will ich eben von dir erfahren, du Idiot! Schrei mich nicht so an. Wenn der Schnüffler angeblich weiß, dass ich dich beschatte, dann wird er wohl auch wissen, warum. Er vermutet, dass ihr mit Sarah was vorhabt. Wegen der Erbschaft. Er vermutet. Ist ja reizend. Wie nett. Dein Mister, der vermutet ein bisschen viel, würde ich sagen. So? Die Personenbeschreibung passt aber genau auf dich. Tatsächlich? Wenn ich Ihnen aber nun sage, Mr. Lando, dass ich es nicht war, wem wollen Sie eher glauben? Einem alten Freund oder einem dreckigen Ex-Bullen? Mensch, wer sollte es denn sonst gewesen sein? Was weiß denn ich? Hast du genügend Leute verärgert? Kann ja nicht jeder so nachsichtig sein wie der gute Scuttlesip. Hör auf mit deiner Nummer. Sag klar und deutlich, was du meinst. Na, du glaubst doch nicht wirklich, dass Madeleine sich von dir so abspeisen lässt. Wieso Madeleine? Aber wir haben doch alles geklärt. Denkst du? Was soll das heißen, Scuttle? Weißt du was? Nichts Genaues. Aber es laufen so Gerüchte. Was heißt Gerüchte? Naja, sie könnte jemanden beauftragt haben. Nicht mich natürlich. Beauftragt wofür? Mann, Skattel, lass dir nicht jede Information einzeln aus der Nase ziehen. Ich könnte mir schon denken, wenn ich den Eindruck hätte, mein Partner will mich reinlegen, dann lasse ich mir was einfallen, damit er sich an mich erinnert. Madeleine verlässt sich wohl nicht auf eure Abmachung. Sie will dir vielleicht ein bisschen Druck machen. Aber sie wird doch nicht... Wenn ich dir einen Rat geben darf, Jupp, du solltest lieber mit Madeleine gemeinsame Sache machen. Deine Spielmaus langweilt dich in ein paar Monaten sowieso. Ach, halt's Maul, du hast ja keine Ahnung. Mehr als du denkst. Mehr als du denkst. Ja? Haben Sie ein Streichholz? Ja. Kann ich mich reinsetzen? Oder bricht deine Schrottkarre zusammen? Na, ich dachte mir, dass sie es wären. Vielleicht kennen sie mich nicht. Aber ich hab sie schon gekannt, als sie noch bei der Polizei waren. Ja. Skadel Sipp, mein Name. Und falls sie noch nichts gehört haben von mir, kein Groll. So ist es recht. Ist Ihnen mal eine gute Antwort eingefallen, bleiben Sie dabei. Dieselbe Antwort reicht auch auf die nächste Frage. Sind Sie interessiert an diesen Lendos hier? Warum schnüffeln Sie eigentlich hinter mir her? Wer sagt, ich tu's? Scott Joplin. Stop Time Rack, falls es interessiert. Mir ist ein halber Riese zugeschoben worden. Gleich zweimal. Damit ich das Mädel kalt mache. Wie gefällt Ihnen das? Ich höre zu. Aber so kann jeder reden, wenn er nur den Text kennt. Ja. Ja, Mann. Ja. Hören Sie mal gut zu. Ist vertraulich. Ein gewisses Individuum kommt vor ein paar Tagen zu mir und fragt mich, was ich dafür verlange, ein Weibsbild umzulegen. Wir einigen uns auf 5 blaue. 2,5 auf die Hand. Ein Rest, wenn das Lendo-Fädchen kaltgestellt ist. Nicht schlecht für einen gemütlichen Treffer, oder? Und worauf wartest du? Dass sie Geburtstag hat, oder was? Mann, die Story ist noch nicht zu Ende. 2 Tage später spricht mich ein anderes Individuum an. Er schlägt mir ebenfalls vor, das Weibstück umzulegen. Ich krieg nochmal 250 auf die Hand. Das macht bereits die Summe für den ganzen Job. Na und meinen Sie jetzt, ich werde dieser Lendo-Puppe was antun? Hä? Bin doch nicht blöd. Sie ist derzeit meine beste Einnahmequelle. Und wer sind diese gewissen Individuen, die Sie aus dem Weg räumen lassen wollen? Nochmal halblang. Ich werfe sie Ihnen doch nicht zum Fraß vor. Beides Frauen, nehme ich an. Das könnte sein, verdammt. Das könnte sein. Warum erzählst du mir denn das Ganze? Also, sie stecken irgendwo in der Sache mit drin. Wenn wir uns gegenseitig in die Quere kommen, macht keiner von uns beiden einen Stich. Deswegen biete ich Ihnen an, gemeinsame Sache mit mir zu machen. Du vertraust mir? Warum nicht? Man hat sie doch nicht aus der Polizei rausgeschmissen, weil sie vergessen haben, ihre Socken aufzuhängen. Was hältst du von Lendo? Das ist ein hübscher Bursche. Na, seine Alte lebt jetzt trotzdem mit mir. Seine Alte? Verdammte Schütt. Ist mir so rausgerutscht. Na, dann komplettier mal deinen Ausrutscher. Was soll's? Er hat mich schließlich auch verschaukelt. Donald Lendo heißt in Wirklichkeit Hubert Banks. Und ist Pollys Mann. Also, Alec, machen wir jetzt 50-50? Ja. Hab schon mal was Besseres gehört. Ich kann es einfach nicht glauben. Sie kannten die wahre Identität Ihres Mannes überhaupt nicht? Wo denken Sie hin? Hätte ich ihn sonst geheiratet? Ihre Heirat war ja in der Tat etwas überstürzt. Das war, weil Donald meinte... Ich meine Mr. Banks. Ja? Nun, es hatte persönliche Gründe. Etwa der Tod Ihres Onkels. Wie kommen Sie darauf? Nun, für gewöhnlich lässt man sich unter solchen Umständen etwas Zeit. Ihr Mann hat ausgesagt, dass Sie während der in Frage kommenden Tatzeit mit ihm zusammen waren. Soviel ich weiß, Mr. Rush, sind die polizeilichen Ermittlungen längst abgeschlossen. Das scheint aber einigen Leuten nicht zu gefallen. Was meinen Sie damit? Man will Sie umbringen. Was sagen Sie da? Sie haben mich ganz richtig verstanden. Das ist... Das kann doch... Vielleicht erzählen Sie mir mal, was in jener Nacht wirklich passiert ist. Was soll's? Verspielt ist verspielt. Ich hatte am Spieltisch eine ziemlich bedeutende Summe verloren. Don... Mr. Banks hat dann lange auf mich eingeredet, dass ich meinen Onkel aufsuchen sollte, um ihn zu bitten, meine Schulden zu begleichen. Da ich nicht mehr weiter wusste, habe ich nachgegeben und bin zu meinem Onkel gefahren. Es war wie schon einmal, 2 Jahre zuvor. Er schrie herum, wurde sogar handgreiflich. Ich bekam Angst, griff nach dem nächstbesten Gegenstand und schlug ihm den auf den Kopf. Voller Panik bin ich rausgerannt. Auf der Straße begegne ich zufällig Donald. Ich erzähle ihm alles. Er schickt mich nach Hause und geht in die Wohnung meines Onkels, um alle Spuren zu verwischen, die auf mich hindeuten könnten. Später hat er mir dann vorgeschlagen, dass wir so schnell wie möglich heiraten, denn als mein Ehemann wäre er vor dem Gesetz nicht gezwungen, gegen mich auszusagen. Damals wusste ich noch nicht, dass er ein Verhältnis mit der Geliebten meines Onkels hatte. Meinen Sie Madeleine Bowden? Die kennen Sie also auch. Sie ist eine der Auftraggeberinnen für ihre Ermordung. Also, wo ist das Geld? Wen erwartest du? Niemanden. Die Nachweis ist, aber sei vorsichtig. Sarah! Sarah, was machst du hier? Wo ist die Lady? Was zum Teufel macht die hier? Mich haben Sie wohl nicht erwartet, meine Liebe. Jupp, was soll das heißen? Ich dachte mir, ich vereinfache Ihnen Ihr Vorhaben. Sie sprechen in Rätseln. Was für eine Schmierenkomödie. Sie haben mich sehr gut verstanden. Sarah, du bist so aufgeregt. Der liebe Jupp. So nennen Sie dich doch, deine Konkubinen, oder? Jupp, ich verlange auf der Stelle eine Erklärung. Sarah, es ist nicht so, wie du denkst. Ihr langweilt mich beide. Du bist auch nicht gerade in Saison, nicht, meine Süße? Wo ist Ihr Revolver? Sie können sich jetzt das Auftragshonorar sparen, Lady. Sarah! Halt den Mund, Jupp. Ich habe verstanden, wovon sie spricht. Du glaubst doch nicht im Ernst, Schätzchen. Ich mache mir an dir die Hände schmutzig. Ich glaube nicht, dass ich Ihnen die Wahl lassen werde. Einen Mord mehr oder weniger. Sarah, mach dich nicht unglücklich. Du hast deinen Onkel nicht umgebracht. Ich war's. Ihr miesen Schweine, das habt ihr euch ja klug ausgedacht. Aber nicht mit mir. Das wäre doch zu... Oh. Du bist kein schlechter Schütze, Donald. Verzeih, Hubert. Wir müssen hier weg, wenn sie mich finden. Du hast recht. Du solltest so schnell wie möglich verschwinden. Aber du kommst doch mit, oder? Hast du schon vergessen, Hubert? Die Welt gehört jetzt mir. Ich kann überall hinfahren, an die Riviera zum Beispiel. Du hingegen bist auf der Flucht. Bon voyage, mon ami. Aber Sarah! Ich liebe dich doch. Stopp, Mister! Polly! Hast du gedacht, du kannst einfach abhauen und deine Polly wieder versetzen, was? Wovon redest du? Stell dich bloß nicht taub, Jupp. Ich könnte sonst ungemütlich werden. Polly, geh mir aus dem Weg. Oh nein, Sir, nicht, ehe du mich ausbezahlt hast. Ausbezahlt? Wofür denn ausbezahlt? Hör zu, du mieses Schwein. Wenn du mir nicht einen Teil von deinem Gewinn abtrittst, erfährt die Falzona, dass du ein verdammter Bigamist bist. Gott, Polly. Das Pferd ist längst aus dem Rennen. Willst du mich wohl verschaukeln, was? Aber nicht mit mir, sag ich dir. Nicht mit mir. Es ist, wie ich dir sage. Wir haben gesetzt... Verloren. Du glaubst mir wohl nicht. Dann verrate ich dir jetzt ein Geheimnis. Ich habe ihr schon geschrieben, deinem Flittchen. Habe ihr von deiner anderen Braut erzählt. Lass mich los, Polly! Das hat doch alles keinen Sinn. Sie hat dir die Hölle heiß gemacht. Gib's zu. Mein Gott, du bist ja noch dämlicher, als ich dachte. Kapierst du denn nicht? Es ist aus! Aus! Das hast du dir wohl so gedacht, Hubert Banks. Aber die alte Polly schmeißt man nicht einfach weg wie einen dreckigen Lappen. Nicht nach allem, was ich für dich getan habe. Bleib stehen, Hub. Bleib sofort stehen. Oh Gott. Oh, Hugh. Warum bist du nicht stehen geblieben? Du hast uns wohl vermisst, Baby. Bist ja so eilig wieder reingekommen. Yes, sir, that's my baby. Halt doch dein dreckiges Maul. Sei ruhig, Emma, Polly trauert. Quatsch, ist nicht jede so ein Gefühlsdussel wie du. Angeberin, meinst du, ich höre dich nicht, wenn du nachts in die Kissen heulst? Bist du jetzt ein Spitze geworden, oder was? Du Ratte! Mann, seid doch ruhig, das ganze Theater wegen dieser Scheißtypen. Seid doch bloß zwei frustrierte alte Tanten. Emma sagt, er, sie soll's Maul halten, oder ich bring sie um. Bist auf den Geschmack gekommen, Süße? Sei jetzt ruhig, Lissy, oder ich erzähl dir ein paar Wahrheiten über Vince. Eine Million hätten wir zusammen auf den Kopf hauen können. Eine ganze verdammte Million. Vergiss es, Polly. Die Kerle machen doch immer die Rechnung ohne uns. Yes, sir, that's my baby. Da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da. Rondino mit Leichen. Kriminalhörspiel von Corinne Frottier. Nach einer Kurzgeschichte von Dashiell Hammett. Die Personen und ihre Darsteller: Polly Banks, Esther Hausmann. Skattelsieb, Martin Semmelrogge. Hubert Banks, Thomas Ahrens. Madeline Bauden, Monika Bleibtreu. Sarah Falzener, Angelika Thomas. Ralph Miller, Dominik Horwitz. Alec Rush, Michael Habeck. Emma, Karin Rasenack. Lizzie, Ulrike Grote. Technik, Angelika Körber und Christian Kühnke. Regieassistenz, Waltraud Heise. Regie, Corinne Frottier.